NDR Kultur. Round Midnight. Sucht man die Geburtsstunde des Jazzrock, dann ist das 1970, Miles Davis und Bitches Brew. Doch sucht man das Jahr, als der Jazzrock seinen Höhepunkt erreichte, dann war das vor 50 Jahren, also 1973. Die Weggefährten von Miles Davis, die waren nun ausgeschwärmt. John McLaughlin's Mahavishnu Orchestra, das haben wir gestern schon gehört. Heute geht es um Chick Corea's Return to Forever, um Weather Report und um den Herrn hier, Herbie Hancock. Der ließ seine Headhunters auf die Welt los. Galaxis und Größenwahn, 1973 war das große Jahr des Jazzrock. Mein Name ist Ralf Dorschel. Der Song, der war damals schon wohl bekannt, doch der Sound, der war ganz neu. Der Watermelon Man vom Debüt der Headhunters, also von Herbie Hancocks Jazzrockband. 1973 war das und mit dabei waren der Saxophonist Benny Maupin, der Bassist Paul Jackson, Bill Summers an der Percussion und Harvey Mason am Schlagzeug. Als Hancock nach seinem nicht ganz freiwilligen Ausstieg bei Miles Davis begann, sich für den Jazzrock zu öffnen, da gab es einen wichtigen Unterschied zu vielen der anderen Handelnden. Hancock war auch vor dem neuen Trend schon ein Star. Viele seiner Blue Note-Alben der 60er, die waren glänzend gelaufen, hatten ein paar Zeilen im Buch der Jazzgeschichte mitgeschrieben. Und Hancock wollte auch jetzt gleich wieder ganz vorn mit dabei sein. Der neueste Synthesizer, der neueste Groove. Was ihm anfangs aber fehlte, das war die musikalische Vision. Ein paar Jahre lang suchte er ziemlich ratlos, musikalisch und spirituell. Hancock nannte sich nun Komponist auf Swahili, also Mwandishi, und 1973, da hatte er dann endlich alles beisammen. Funk war der Beat des Tages, James Brown und Sly Stone dirigierten die Black Music Charts und seine neue Band Headhunters, die landete mit ihrem Debüt auf Platz 13 in den Charts, den Popcharts wohlgemerkt. Nach einem Jahr waren 750.000 Alben verkauft, im Jazz sind solche Zahlen vorher undenkbar gewesen und bis heute ist das Debüt der Headhunters eines der erfolgreichsten Jazzalben überhaupt. Aber darum ging es ja auch, um die Zahlen. Kommerziell durfte man den Sound der Headhunters immer noch nicht nennen, aber sein Management fand eine elegante Umschreibung. Man orwellte rum. Zitat: Hancock will einen direkteren Draht zu seinem Publikum herstellen, in den Konzerten Spannung aufbauen und die Zuhörer mitreißen. Der Erfolg war spektakulär, nicht nur in den Charts, sondern auch an den Konzertkassen. Plötzlich waren diese Headhunters auch Headliner. Seine Dancefloor-Jazz-Formel, die behielt Hancock noch eine ganze Weile sehr lukrativ bei auf Alben wie Manchild. Und da reden wir jetzt noch nicht von Rocket, das war 10 Jahre drauf, als bei ihm der Jazz komplett in den Hintergrund trat. Doch das war schon ein ernstes Problem. Auf dem Jazz lastete in jenen Jahren ein ungeheurer kommerzieller Druck. Miles Davis gab zu, dass eins der Motive für Bitches Brew eben auch die Kohle war. Columbia-Chef Clive Davis, der lag ihm in den Ohren, dass die Umsätze seines Jazz-Superstars nicht mehr stimmten. Jedenfalls nicht im Vergleich zu den zeitgleich auflaufenden Rock-Umsätzen. Denn der Rock hatte die jüngeren Fans, die größeren Festivals. Dort waren die Experimente bunter und so blieb Miles Davis auch gar nichts anderes übrig, als die Comfortzone der Jazzclubs zu verlassen. Und das hat ja auch funktioniert. Bitches Brew verkaufte sich im ersten Jahr 400.000 Mal. Anschließend spielte Davis elektrisch verstärkt in großen Hallen und er spielte immer wieder auch als Support vor Santana, Neil Young und Crazy Horse oder den Grateful Dead. Doch viel von der Musik, die er nach Bitches Brew aufnahm, die blieb trotzdem größeren Fanscharen ein Rätsel. Sie war zu hermetisch und zu abstrakt. Der Wert dieser Alben, der wurde erst spät erkannt und in manchen Fällen erschließt er sich bis heute nicht. Was ein Glück war für all die Musiker, die noch vor kurzem in seiner Band waren und die nun ihre eigenen Wege gingen. Wie Chick Corea. Der hatte nach seinem Ausstieg bei Miles Davis ein paar Free-Jazz-Umwege gemacht, folgte nun aber unter dem Einfluss seines neuen Gurus, des Scientologen L. Ron Hubbard, einem kommerziell vielversprechenderen Plan. Es war ein radikales Umdenken für den Pianisten, ein völlig neuer Pragmatismus. Chick Corea sagte, möglicherweise auch unter dem Eindruck der Musik, die sein Lehrer Miles Davis in genau dem Moment spielte, wenn ich erlebe, wie ein Künstler seine ganze Kraft darauf verwendet, eine Musik zu schaffen, die über den Horizont der Zuhörer hinausgeht, dann sind seine Bemühungen sinnlos. Ich will die Leute im Hier und Jetzt packen, sprach's und gründete Return to Forever. Und zwar erstmal als federleichte Ambient-Jazzband mit Flora Purim und Ayeto Morera. Und dann nochmal ganz neu und ganz anders. Die zweite Inkarnation der Band, die setzte 1973 auf einen viel schwereren Rocksound. Die modernen E-Gitarrenklänge jener Jahre, die hatten mich total neugierig gemacht, so erinnerte sich Chick Corea und schwärmte dann vor allem von John McLaughlin. Der habe die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Für Hymn of the Seventh Galaxy holte Corea den Gitarristen Bill Connors in seine neue Band. Am Schlagzeug saß nun Latin-Rock-Drummer Lenny White. Chick Corea's Return to Forever und der Titelsong aus Hymn of the Seventh Galaxy. Nun ging es ja bisher in diesem Jazz-Rock-Special um die großen Namen aus Übersee, um die US-Stars des Genres. Was unfair ist gegenüber Volker Kriegel oder Klaus Doldinger, die einen ganz ähnlichen Ansatz hier in Deutschland verfolgt hatten. Doldinger war schwer beeindruckt von Weather Report und gründete 1971 seine eigene Band Passport. Vor zwei Jahren, da feierte der Saxophonist den 50. Geburtstag der wohl erfolgreichsten deutschen Jazzrockband. Seine klassische Besetzung hatten Passport mit Doldinger an Saxophon und Keyboards plus Christian Schulze an den Keyboards, Wolfgang Schmid am Bass und Kurt Kress am Schlagzeug. Hier ist Rockport aus Looking Through, Passport 1973. We'll be right back. Passport und Rockport. Was so viele Jazz-Rock-Platten heute im Rückblick schwer hörbar macht, das ist schlichtweg der Sound. Die großen Jahre des Jazz-Rock, das waren die Kindstage der Synthesizer. Und das rächt sich heute beim Nachhören oft bitter. Für Weather Report gilt das aber weit weniger. Zwei weitere Weggefährten von Miles Davis, die hatten die Band 1970 gegründet. Joe Zawinul und Wayne Shorter. Für ihr Label Columbia waren die beiden Promis eine sichere Bank. Es gab vom Start weg enorme publizistische Schützenhilfe, die sich aber nicht gleich auszahlte. Anfangs schenkten Weather Report den Fans wenig. Sie spielten ambitioniert und abstrakt. Erst 1973 auf dem dritten Album Sweet Nighter, da hatte man die Erfolgsformel gefunden. Ein paar Jahre später kam dann Birdland und kamen immer üppigere Bühnenshows, Laser inklusive. Man tute nun mit Sattelschleppern und tat es auch hier den Rockkollegen gleich. Der Vibraphonist Mike Manieri, der spielte mit seinen Steps Ahead ein paar Mal auf Festivals vor Weather Report, und er erinnert sich: Ich sah auf der Bühne die ganze Lichttechnik und die Verstärkertürme von Weather Report und ich dachte mir, oh Gott, daneben sehen wir ja aus wie eine Abiturienten-Kombo. Jazzrock wurde nun kolossal. Das gilt für die Verkaufszahlen von Weather Report oder Chick Corea oder Herbie Hancock. Und es gilt für die totale Ernsthaftigkeit, mit der sich viele Alben in ihrer instrumentalen Selbstverliebtheit totzulaufen begannen. Ende der 60er, da atmete der Jazz die freie Luft der Rockmusik ein. 1973, da waren die Handelnden auf der Höhe ihrer Kreativität. Ein paar Jahre drauf, da erstarrten diese Bands dann, wurden zu Dinosauriern, genau wie die Zeitgenossen im Rock wie Yes oder Genesis. Und auch da blieb Weather Report so ein bisschen die Ausnahme, was eben auch viel mit der Neugier von Joe Zawinul und Wayne Shorter zu tun hatte. Beide verabscheuten Stagnation und das drückte dann schon der Name der Band aus. Weather Report sollte uns erlauben, uns zu verändern wie das Wetter, so sagte Joe Zawinul. Morgen, da geht's hier in Round Midnight um ein paar spätere Sachen, um die Brecker Brothers und das United Jazz and Rock Ensemble und um die Neuzeit, etwa um Bill Laswell und die ganz aktuelle Fortschreibung von Miles Davis' Bitches Brew im London Brew. Bis dann, tschüss und danke fürs Zuhören. Ich bin Ralf Dorschel. We'll be right back.

NDR Kultur. Nachrichten.